Wir gehen jetzt gleich auf das Handbuch ein und beantworten vorher noch schnell ein paar Fragen. Vielleicht ist das gestern nicht klar geworden. Die Frage lautet, ist Kampfsport verträglich mit dem christlichen Glauben, mit Liebe und Barmherzigkeit? Antwort: Nein, ist es nicht. Ich habe es praktiziert, seit ich 9 Jahre alt war, bis ins Jahr 1995. Ich übe es nicht mehr aus. Warum sollten wir auf den Schutz von Messern und Pistolen vertrauen? Antwort: Nein, sollten wir nicht. Sollte nicht Jesus in der Lage sein, uns zu beschützen? Antwort: Ja, das ist er und er macht es auch. Ich bin besser geschützt worden durch seinen Namen als durch Waffen. Er wird dich beschützen. Ich könnte dir ein paar schöne Beispiele nennen, habe aber dafür keine Zeit. Falls du mir diesen Zettel gegeben hast, ich werde ihn nicht vorlesen, es könnte sein, dass er falsch verstanden wird, wenn ich ihn nicht korrekt wiedergebe. Also wenn du das hier geschrieben hast, lass es mich so sagen. Nach dem, was die Bibel sagt und was in Jakobus 5 steht, wenn jemand für dich betet und du wirst nicht gesund, dann sollte derjenige kein Ältester sein. Es scheint die Voraussetzung für einen Ältesten zu sein. Wenn du mir diese Frage gestellt hast, weißt du, worauf ich mich beziehe. Nächste Frage. Wenn jemand mit sehr viel Opposition konfrontiert wird, wie kommt er an die Stelle, wo er nicht mehr zurück kann? Antwort: Normalerweise, indem du einen Narren aus dir machst. Um den Glauben zu haben, einfach dem Wort Gottes zu vertrauen, egal in welchen Umständen man sich befindet, um von ihm zu empfangen, was er versprochen hat. Es läuft wirklich darauf hinaus, dass du einen Narren aus dir machst. Und manchmal musst du das sogar tun. Einer der schnellsten Wege, aus Sünde herauszukommen, ist folgender. Sagen wir, du trinkst zu viel. Also der schnellste Weg, da rauszukommen, ist, wenn du in deine Bar gehst, trägst du das nächste Mal ein richtig großes Jesus-T-Shirt und du gehst einfach in diese Bar und du stellst dich da mitten rein und fängst an zu predigen, richtig laut. Zum Schluss rufst du noch zur Umkehr auf, das ganze Programm. Vielleicht wirst du dann nie wieder in diese Bar gehen. Wie kommt man an den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt? Die Frage ist sehr gut, denn das Wort Gottes muss für euch so real sein, dass es realer ist als alles andere. Der einzige Weg dorthin, den ich kenne, ist, du musst im Wort leben. Du wirst zu dem, dem du dich verschreibst. Deswegen sehen die meisten Leben aus wie Seifenopern, denn das ist das, was ihr anguckt, worüber ihr redet, worüber ihr nachdenkt oder was immer ihr euch sonst anschaut, den Gesangs- oder Tanzwettbewerb oder was auch immer. Wenn ihr das über euch ausschüttet, dann beklagt euch nicht. Wenn ihr das nächste Mal Hilfe braucht, dann ruft nach James Bond und hofft, dass er euch einen Ratschlag geben kann. Aber wenn er einen hat, wollt ihr es vielleicht nicht hören. Ihr müsst euch einfach entscheiden, was wichtig ist. Das, was wichtig ist, dem widmet ihr euch. Bei mir ist es so, dass ich einfach gesund bin. Und ich bin nicht gesund, weil ich darüber predige, denn es gibt viele Leute, die über Heilung predigen und gar nicht gesund sind. Aber ich muss nicht predigen, um gesund zu bleiben. Ich könnte auch nach Hause gehen und könnte das einfach glauben und würde immer noch gesund sein. Es wäre wirklich. Und wenn ich nicht predigte, würde ich dennoch in diesem Buch leben. Ich habe dieses Buch nicht bei mir und lese darin und studiere es ständig, weil ich ein Prediger bin. Ich bin ein Prediger, weil ich dieses Buch ständig bei mir habe und weil ich auch ständig darin lese und studiere. Ich habe dieses Buch gelesen und studiert und darin gelebt, lange bevor ich gefragt wurde, ob ich darüber predigen möchte. Die Worte dieses Buches müssen für euch vertrauenswürdiger sein als eure Freunde. Dieses Buch wird euch von euren Freunden trennen und ihr müsst euch entscheiden, was es wert ist. Ganz ehrlich, für mich und meine Familie ist dieses Buch alles. Und dass dieses Buch so viel für mich bedeutet, hatte die Auswirkung, dass tausende Leute nicht in einem Grab liegen müssen. This book meaning so much to me has meant whether they have a grave or not. Versteht mich richtig. Ich glaube an die Gaben, die in Epheser 4 genannt werden. Und ich weiß, dass man für bestimmte Dienste herausgerufen wird von Gott. Aber in diesem Raum ist niemand, der das Evangelium nicht predigen kann. Wenn du ein Christ bist, ist das deine Aufgabe, versteht ihr? Nicht unbedingt hinter der Kanzel. Und ihr solltet natürlich auch Jünger ausbilden. Das ist ganz elementar gemeint. Ihr solltet jemanden, der daran interessiert ist, mitnehmen und ihm zeigen, was ihr wisst. Dann werden sie in euer Leben hineingenommen. Das kann jeder tun. Was ich tue, ist speziell, aber das bedeutet nicht, dass ich speziell bin. Versteht ihr? Der Dienst am Wort ist ein spezieller Dienst, aber es ist nicht so, dass ich es tun kann, weil ich etwas Besonderes bin. Und der Grund, warum ich es tue, dass ich einfach eine moralische Verpflichtung habe, weiterzugeben, was ich weiß. Deswegen tue ich das. Gott ist mir nicht in einem hellen Licht erschienen und hat zu mir gesagt, du gehst jetzt und machst das. Das hat er nicht gemacht. Wenn ich euch erzählen würde, wie ich den Ruf für diesen Dienst empfangen habe, das würdet ihr eventuell gar nicht mögen. Es war nicht wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Es war so, dass ich erkannte, ich kann nichts Besseres für mehr Menschen und für längere Zeit tun, als das Evangelium zu predigen. Also habe ich das einfach gemacht und ich hatte noch nicht einmal eine Botschaft. Bis meine Tochter starb und ich anfing, nach der Wahrheit zu suchen. Ich fand ein Stückchen Wahrheit, was Heilung betraf, das richtig gut funktionierte. Das haben wir einfach weitererzählt. So it's not a, you know, am I in the fivefold ministry? Yeah, I fulfill. Bin ich im fünffältigen Dienst? Ja, ich erfülle einen Dienst. Letzten Endes bin ich mit dem Wort Gottes angefüllt und erzähle, was ich gelernt habe. Die Antwort ist zweiteilig. Wenn du es tun willst, dann tu es einfach. Geh nicht zu irgendwem, damit er dich in einen Dienst einsetzt. Werde angefüllt mit dem Wort Gottes und dein Dienstbereich wird dich finden. Die Leute, die dich brauchen, werden dich finden. Sie haben Johannes den Täufer gefunden und der war mitten in der Wildnis. Er hatte keine Werbung im Fernsehen geschaltet. Wenn du eine Botschaft hast, dann werden die Leute dich finden. Gott wird dir Leute schicken. Wir waren in Arkansas in den Wäldern, ich meine mitten im Nirgendwo. Da gab es ein kleines Haus, in dem Drogenabhängige schliefen. Die Polizei konnte sie nicht vertreiben. Eine Frau hörte davon, kaufte das Haus, hat es aufgeräumt und renoviert und hat es in eine Kirche umgebaut. Die Polizei konnte die Abhängigen nicht verscheuchen, aber sobald es eine Kirche wurde, waren sie weg. Ich kam von einem Meeting und sie sprach mich an und fragte, ob ich nach Arkansas kommen wollte. Ja, ich wollte. Sie hatte mir ein Ticket gekauft, schickte mir ein Flugzeug, das mich weiterbrachte. Sie hatte Geld und brachte mich nach Hot Springs. So she had a plane there that I didn't know anything about her, but apparently she was apparently pretty well off. And she had them pick me up in her plane and then took me to Hot Springs. And my team that I had with me at that point, they all went on home and I had to go from one meeting to another meeting. And I didn't know what was going on, but they brought me there and couldn't find out they had representatives of. Nachdem ich dort war, stellte ich fest, dass aus dem Team von Benny Hinn Leute da waren und von Oral Roberts, von Clement Humbert, der Bruder von Rex Humbert, der Catherine Kuhlman ins Fernsehen brachte, und verschiedene andere größere Werke. Sie waren alle in dem Haus und sagten, wir haben gehört, was du predigst, und wir wollen es von dir nochmal hören. 2 Tage lang stand ich da und lehrte in diesem kleinen Haus, das im Niemandsland stand. Keine Werbung, keine Tafeln, keine Webseite. Niemand wusste, dass ich da bin. Am zweiten Tag kamen morgens Autos an. started pulling up. Pulling up in the driveway. The people came out and knocked on the door. Leute klopften an der Tür. Es sah nicht aus wie eine Kirche, sondern nur wie ein Haus. Die Frau, die mich eingeladen hatte, ging zur Tür und fragte, ob sie helfen könne. Die Leute sagten, wir wollen wissen, was hier los ist. Sie sagte, wir sind mitten in einer Versammlung. Die Leute sagten, wir waren hier in der Nähe, dann sprach Gott zu uns und führte uns hierher, zu dieser Versammlung. Keine Werbung oder sonst etwas. Das passierte dann ungefähr jede Stunde. Ziemlich bald hatten wir eine richtige Menge Menschen dort. Dann machten wir einen Heilungsgottesdienst. Menschen wurden geheilt. Dort waren Männer, die Heilung brauchten, sie wurden geheilt und sahen, wie andere geheilt wurden. Das hat auch die anderen Werke beeinflusst. Ein christlicher Dienst besteht nicht aus einer Visitenkarte oder einem Banner an einer Hausfront. Ein christlicher Dienst bedeutet, dass du Leben teilst in andere Leute hinein, was dann ihr Leben ändert. Du kannst das tun und trotzdem eine Visitenkarte haben. Aber die Visitenkarte ist nicht die Garantie dafür, dass du etwas zu teilen hast. Alles, was du tun musst, ist Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Du musst bereit sein, etwas zu tun, um sie freizusetzen, was immer es braucht. Du stoppst nicht, du gehst nicht zurück, du legst es nicht nieder und du gibst nicht auf. Du sagst nie, es ist wohl nicht Gottes Wille. Nein, es ist wahrscheinlich nicht dein Wille. Deswegen hast du aufgehört. Danken wir Gott, dass Jesu Wille nicht so war wie deiner. Er hat nicht aufgegeben. Er hat weitergemacht, obwohl er wusste, was auf ihn zukommen würde. Und wenn ihr in das Handbuch schaut, wir werden gleich mit Kapitel 1 anfangen. Steht dort, das Wort Gottes ist die letztgültige Regel beim Handeln aus Glauben. Das habt ihr in den letzten zwei Tagen gehört. Wir waren in Kapitel 1 die letzten zwei Tage. Es gibt nur eine Botschaft, die ihr für Heilung kennen müsst, und nur zwei Dinge, die ihr wissen müsst. Ihr müsst wissen, erstens, ist es Gottes Wille? Zweitens, gehört es zum Erlösungswerk Christi? Und habt ihr herausgefunden, dass es im Erlösungswerk Christi ist, dann muss es Gottes Wille sein, sonst wäre es nicht da drin. Sobald ihr herausfindet, es ist im Erlösungswerk und es ist Gottes Wille, dann ist es immer Gottes Wille. Dann heißt das, es kann niemals nicht Gottes Wille sein. Seid ihr an diesem Punkt angekommen, dann ist alles andere ein Selbstläufer. Die meisten Probleme, was Heilung angeht, hängen damit zusammen, dass ihr nicht überzeugt seid, total und vollständig, dass es immer und in jeder Situation Gottes Wille ist, die Kranken freizusetzen. Erstaunlich ist es, dass du, egal zu welcher pfingstlichen oder charismatischen Gruppe gehen kannst, die sagt, sie glauben an Heilung, du schaust dir ihre Glaubensgrundsätze an, dort steht, dass die physische göttliche Heilung der Wille Gottes und im Erlösungswerk Christi ist. Fast alle pfingstlichen oder charismatischen Gemeinden haben so etwas. Wenn du mit ihnen sprichst, sagen sie, ja, Heilung ist im Erlösungswerk Christi, aber... Und aber heißt, immer wenn sie es nicht sehen, dann ist es nicht Gottes Wille. Alles, was ihr tun müsst, ist es stehen lassen. Die Leute stellen es immer wieder in Frage. Das macht den Unterschied aus. Viele Leute sind immer am Überlegen, dann werden sie von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen. Die einen sagen, ja, Heilung ist immer Gottes Wille. Oh, das ist gut. Nein, Heilung ist nicht Gottes Wille, denn er will vielleicht etwas beibringen. Oh ja, das macht Sinn, ich gehe mal hier hin. Aber Gott will jeden heilen. Oh ja, dann stehe ich hier, dass jeder geheilt wird. Du wirst hin und her geworfen. Lass es stehen. Du kannst mein Freund sein oder mein Feind, was auch immer du willst, aber entscheide dich. Aber tu nicht so, als wärst du mein Freund, wenn du eigentlich mein Feind bist. Denn wenn du mein Feind bist, möchte ich das wissen, bevor ich dir meinen Rücken zuwende. Sei Freund oder Feind, entscheide dich. Sei nicht unklar, nimm einen Standpunkt ein. Ist es Gottes Wille oder nicht? Ja, aber vielleicht will er uns was lehren. Also ist es nicht Gottes Wille. Nein, es ist immer Gottes Wille. Aber du kannst nicht beides haben. Wenn es immer Gottes Wille ist, dann ist es immer Gottes Wille. Schau, dein Problem besteht nicht darin, den Willen Gottes zu verstehen. Dein Problem besteht darin, dass du Gott nicht kennst. Du glaubst, dass da etwas Dunkles in Gott ist. Wenn du glaubst, dass es manchmal nicht Gottes Wille ist, zu heilen, dann glaubst du, dass da Schwankungen in seinem Willen sind. Du glaubst, dass da der Schatten eines Wechsels ist. Du glaubst nicht, dass er immer der gleiche ist. Heute und für immer. Du glaubst, da ist etwas Dunkles in ihm, etwas Böses, mit dem er dich zu einer Änderung bewegen will. Aber Gott ist nicht der Urheber des Bösen. Er ist nicht der Urheber von Gebrechen und Krankheit. Er benutzt den Teufel nicht als seinen Lehrer. Der Heilige Geist ist der Lehrer. Das Wort Gottes ist der Lehrer. Er züchtigt dich mit seinem Wort, aber nicht mit Krebs. Versteht ihr? Ja, aber manchmal benutzt Gott Krankheit. Nein, überhaupt nicht. Du bist während der Krankheit zu Verstand gekommen, das ist alles. Er benutzt das nicht, denn das würde bedeuten, dass es Teil seines Plans war, dass er wollte, dass es passiert. Manche sagen, Jesus hat nur das getan, was er den Vater tun sah. Aber wie verstehst du das Wort sehen? Sehen meint hier, dass er erkannt und verstanden hat, was Gott tut. Das heißt nicht, dass er das mit seinen Augen gesehen hat. Als dann der Zenturio zu Jesus kam und zu Jesus sagte, mein Diener liegt zu Hause und ist schwer krank, dann steht in der Bibel, Jesus sprang auf und sagte, ich komme und heile ihn. Der Zenturio sagte, nein, brauchst du nicht, ich bin es nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Sprich einfach. Das war's. Wenn Jesus nur das getan hat, was er den Vater tun sah, und er immer vorher wusste, was passiert, dann hätte er gewusst, dass der Zenturio kommt. Er hätte gewusst, dass der Zenturio sagt, du brauchst nicht zu kommen. Dann wäre Jesus nicht aufgesprungen, weil er gewusst hätte, wie der Zenturio reagiert. Er hätte gleich gesagt, gut, dein Diener ist geheilt. Aber all das hat er nicht getan, also hat er es vorher nicht gewusst. Glaubt es oder nicht, Jesus musste genauso im Glauben wandeln wie du und ich. Wenn er das nicht getan hätte, dann hätte er dem Vater nicht gefallen können, denn es ist unmöglich, Gott zu gefallen, wenn man keinen Glauben hat. Also musste Jesus auch im Glauben wandeln. Im Glauben wandeln bedeutet, dass es immer die Möglichkeit gibt für einen Fehlschlag. Wenn du wirklich im Glauben wandelst, dann ist der Fehlschlag keine echte Möglichkeit mehr. Amen. Du musst an den Punkt kommen, wo du sagst, wenn Gott sich nicht zeigt, dann wird die ganze Sache auseinanderbrechen. Aber wenn du weißt, du handelst im Glauben, dann wird sich Gott zeigen. Also machst du weiter. Und Menschen, die im Glauben wandeln, werden häufig nicht verstanden, weil es vielen unsinnig erscheint. Sie handeln nicht vernünftig. Oh, Bruder Curry, sei doch vernünftig. Ich handle vernünftig. Ich benutze göttliche Weisheit, keine irdische Weisheit. Irdische Weisheit ist teuflisch, göttliche Weisheit ist göttlich. Ich treffe auch keine Vorkehrung fürs Fleisch. Ich treffe keine Vorkehrung dafür, dass ich versage. Ich habe keinen Plan B. Es muss Plan A sein. Plan A steht in der Bibel und wir hören nicht auf, bevor wir nicht dort angekommen sind. Du machst weiter. Du hörst nicht auf. Der Glaube weiß von Anfang an, wie das Ende aussehen wird. Und dann macht man einfach weiter, bis dieses Ende sichtbar wird. Am Anfang kannst du es nicht sehen. Wenn du es sehen könntest, wäre es kein Glauben. Jeder kann das, wenn er es sieht. Und wenn du es aus eigener Kraft machen kannst, brauchst du keinen Glauben. Du brauchst dann Glauben, wenn du es nicht aus dir heraus machen kannst. Wenn du dir nicht vornimmst, etwas Unmögliches zu machen, brauchst du keinen Glauben. Aber solange du denkst, wenn mir das Gebet nicht hilft, dann habe ich immer noch den Arzttermin. Dann nimm doch gleich Plan B. Du hast ja schon Vorkehrungen dafür getroffen. Du musst an den Punkt kommen, wo du das Ganze stehen lässt, es annimmst, es akzeptierst. Was ist wahr? Wenn es das ist, dann handle darauf. Wenn es das nicht ist, warum sollten wir Zeit verschwenden? Ich bin da sehr pragmatisch. Glaubt mir, ich würde meine Zeit nicht verschwenden, wenn es nicht wahr wäre. Warum sollte ich meine Lebenszeit mit etwas vergeuden, was nicht wahr ist? Und also nach bestimmten Regeln leben. Nicht Regeln, die Gott gemacht hat, sondern Regeln, die die Kirche gemacht hat. Die Härten des Christentums sind nicht die Regeln, die Gott gemacht hat. Es geht um die Regeln, die Christen gemacht haben und nicht Gott, weil sie glauben, dass man sonst nicht richtig lebt. Right? Zum Beispiel ist es so, dass man die Dinge auf die richtige Weise ausdrücken muss. Sonst sagt man, du habest nicht den richtigen Geist. Aber das ist nicht wahr. Paulus drückte für heutige Ohren einige Dinge sehr falsch aus. Paulus würde wahrscheinlich in den meisten unserer Kirchen heutzutage nicht erlaubt werden zu predigen. Die Worte, die er benutzte, die Dinge, die er sagte, wenn ihr an einiges denkt, was er schrieb, ich komme zu euch und wenn ich dann angekommen bin und die Leute sehe, die ihr Maul aufgerissen haben, ich zitiere hier sinngemäß, die Leute, die rumtönen, wir werden sehen, ob sie auch Kraft haben. Das hat er tatsächlich geschrieben. Er schrieb auch, wenn einer von euch anders denkt, wird Gott ihm zeigen, dass er falsch liegt. Denk darüber nach, es hört sich nicht sehr demütig an. Es kommt ganz darauf an, was du unter demütig verstehst. Denn Demut ist, herausfinden, was die Bibel über dich sagt und das dann selber sagen. Demütig sein heißt nicht, über sich selbst zu sagen, oh, ich bin gar nichts. Das ist nicht demütig. Denn du bist nicht nichts. Gott hat seinen Sohn nicht für nichts geschickt. Du bist wichtig genug für Gott, dass er seinen Sohn schickt. Für Gott bist du ein Jesus wert. Also tu nicht so, als wärst du gar nichts. Tu auch nicht so, als wärst du wer weiß was. Das ist das Schöne daran. Seht mal, die Lehren über Salbung machen bestimmte Leute zu etwas Besonderem. Es macht manche Menschen besser als andere Menschen. Aber wenn du in der Bibel nachliest, stellst du erstaunt fest, dass das jeder tun kann. Und wenn jeder das tun kann, dann kann niemand darüber stolz werden. Wie kann ich auf etwas stolz sein, wenn du das auch kannst? Ich kann nur dann stolz werden, wenn ich glaube, dass ich etwas tun kann, was du nicht tun kannst. Die momentane Lehre über Salbung tut genau das. Er ist gesalbt, deswegen kann er etwas tun, was die anderen nicht tun können. Also ist er etwas Besonderes. Dann sagen wir ihnen auch noch, dass sie etwas Besonderes sind und wir stellen sie auf einen Podest. Und wenn sie glauben, was wir ihnen erzählen, werden wir ärgerlich, weil sie sich benehmen, als wären sie etwas Besonderes. Sie haben nicht darum gebeten, besonders behandelt zu werden, aber wir haben das getan. In Wirklichkeit ist niemand von uns besonders, außer Jesus. Als Jesus auf dem Esel in Jerusalem einritt, die Leute Hosianna riefen und Palmzweig vor den Esel legten, dachte der Esel, ich muss hier wirklich beliebt sein. So sollten Esel wirklich immer behandelt werden. Ich gehe zurück zur Herde und erzähle ihnen, wie sie mich hier in Jerusalem behandelt haben. Der Esel vergaß aber, dass es um den Ding, der auf ihm ritt. Denn dem jubelten sie zu. Und er war wahrscheinlich eine Woche später sehr dankbar darüber, dass es nicht um ihn ging. Als Paulus und Barnabas in die Stadt kamen, bezeichnete man sie als Götter vom Himmel. Die Leute redeten über sie, als seien sie Götter. Abends jedoch waren sie im Gefängnis. Stimmt's? In einer Minute bist du ein Gott und in der nächsten Minute ein Teufel. Warum? Es hat mit der Vorstellung der Leute zu tun. Die Leute ändern im Handumdrehen ihre Meinung über dich. Die Lösung, hör bei beidem nicht zu. Wisse, wer du in Christus bist. Es ist egal, was die Leute über dich sagen. Das einzig Wichtige ist, was er über dich sagt. Ich weiß nicht, was er über mich sagt. Lies das, da steht es drin. Das ist das, was er über dich sagt. Er möchte, dass du da hineinwächst. Und wenn du deinen Sinn erneuert hast, dann kann das auch gesehen werden. Amen. Du denkst vielleicht, das hat doch gar nichts mit Heilung zu tun. Doch hat es. Jesus lehrte nie über Heilung. Deswegen sage ich, die Kirche läuft rückwärts. Zum Beispiel, Jesus benutzte Heilung, um seine Worte zu bestätigen. Aber wir benutzen Jesu Worte, um Heilung zu bestätigen. Versteht ihr? Falsche Richtung. Wir müssen überhaupt nichts beweisen. Wir müssen nur gehorsam sein. Ich will das hier nicht bestätigen. Das bestätigt sich selbst. Und wenn du es tust, dann wird es funktionieren. Wir haben das Gefühl, wir müssten etwas beweisen. So als ob sich die Pfingstkirche und die charismatische Kirche als ungewollte Stiefkinder fühlen würden. Wir wollen immer beweisen, dass das Ganze richtig ist. Wir wollen Rechtfertigung. Vergesst mal das Recht haben. Seid hilfreich. Helft den Menschen. Handelt in Liebe an ihnen, berührt ihre Leben. Das Erstaunliche ist, dass wir immer wieder in Theologie zurückfallen. Wir überlegen, wenn die Person Heilung will, beziehungsweise wenn sie keine Heilung will und wir wollen ihr mit Heilung dienen und wenn es ein Kind ist und die Eltern wollen das gar nicht. Wir verfangen uns in diesem theologischen Zeug und dann ist das noch nicht mal gute Theologie, das ist einfach menschliches Denken. Willst du einfache und klare Theologie haben? Richtig einfach? Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, tu das an ihnen, was du an dir getan haben möchtest. Wenn du krank bist, möchtest du dann, dass jemand kommt und dir die Hände auflegt? Ja? Dann geh und tu das. Willst du jemanden, der dich nur kurz anfasst? Jetzt bist du geheilt. Tschüss, mach's gut. Oder willst du, dass jemand für dich kämpft und dem Ding sagt, dass es verschwinden soll? Dann also kämpf für sie. Liebe sie so, wie du dich selbst lieben würdest. Tu für sie, was du für dich selbst tun würdest. Du fragst, was ist hiermit und was ist damit? Hör auf, solche Fragen zu stellen. Ich möchte, dass ihr über dieses Zeug hinwegkommt. Ich möchte, dass ihr merkt, wie es ist, als Söhne und Töchter des lebendigen Gottes zu leben. Es scheint so, als wollten Menschen immer noch mehr und mehr Regeln haben wollen. Was soll ich tun? Wie soll ich beten? Was soll ich sagen? Warum muss ich das tun? Aber es geht gar nicht darum. Ihr müsst einfach verstehen, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Es ist so erstaunlich. Ich gucke mir andere Seminare an und andere Leute, die lehren. Du musst das tun und wenn ihr euch an die Ideallinie haltet, dann wird die Herrlichkeit herabkommen. Ich sage euch, ihr könnt die Ideallinie nicht einhalten. Sobald du es berührst, ist es schon durcheinander gebracht. Besonders wenn du es als Mensch tust, du hast es schon durcheinander gebracht. Du hältst die Ideallinie nie ein. Warum glaubst du, du kannst im Fleisch beenden, was im Geist begonnen wurde? Aber wir versuchen es immer wieder. Tu das nicht. Fass das an. Fass das nicht an. Wenn ich gut genug lebe, dann kann Gott mich gebrauchen. Du kannst nicht gut genug leben, dass Gott etwas mit dir anfangen kann. Versteht ihr? Ich sage hier nicht, dass ihr nicht gut leben sollt, aber dass ihr gut lebt, sollte aus Dankbarkeit gegenüber Gott sein. Für das, was er für euch getan hat. Nicht um Gott dazu zu bringen, etwas für dich zu tun. Das ist keine Dankbarkeit. Es ist eigentlich die einfachste Sache der Welt. Mir geht's fantastisch. Ich sage euch, es geht mir gut. Es ging mir nie besser. Wenn ich meinen E-Mail-Eingang öffne, sehe ich E-Mails mit Heilungszeugnissen. Ganz viele nacheinander. Zeugnis, Zeugnis, Zeugnis. Also, wenn wir ein Seminar gehalten haben, bekommen wir ungefähr 16 Wochen danach noch Heilungszeugnisse zugeschickt. Die kommen einfach rein. Ich bekomme immer noch Heilungszeugnisse aus Afrika. Leute gehen zum Arzt, werden untersucht, stellen fest, dass etwas weggegangen ist. Es ist erstaunlich. Ich kann euch diese Zeugnisse geben. Wenn ihr das Prinzip dahinter versteht, dann ist es nicht nur ein Zeugnis, sondern dann lernt ihr daraus. Because we had, you know, these people that die meisten Menschen wollen, dass du auf eine ganz bestimmte Weise agierst. Sie möchten, dass du dramatisch bist und ein bisschen theatralisch, dass du bestimmte Posen einnimmst und dich auf eine bestimmte Weise verhältst. Aber so ist es gar nicht. Ja, spielst du manchmal damit? Ja, wenn du das erste Mal in dieser Kraft agierst, dann wirst du damit spielen. Als Benny Hinn sein Jackett auszog und über die Leute schwenkte, dann hat er damit gespielt. Er hat in dem Moment verstanden, ich kann eigentlich alles damit tun und es wird funktionieren. Er ist aus der Vorstellung ausgebrochen, ich muss so beten und dann die Hand so halten und dann muss ich das sagen, wir brauchen dieses Lied und genau die richtige Musik und dann wird es passieren. Irgendwann fand er heraus, ich muss nur meine Hand schwenken. Dann wird die Kraft Gottes die Menschen treffen. Was hat er gemacht? Er hat die Hand geschwungen. Ich frage mich, ob das auch funktioniert, wenn ich sie anblase. Wow, es funktioniert! Es ist erstaunlich, denn wenn du an diesen Punkt kommst, dann wird egal was funktionieren. Weil es um keine Formel geht. Es ist keine Methode. Es ist Leben. Du kannst Menschen gehen. Du kannst an den Leuten vorbeigehen, wie Petrus mit seinem Schatten. Wenn dein Schatten sie trifft, werden sie geheilt. Ist dir mal aufgefallen, wenn eine Frau Parfüm trägt und du gehst so lang und sie geht so lang, dann kannst du durch die Duftspur gehen. Wisst ihr, wovon ich spreche? Es ist wie der Kondensstreifen eines Flugzeugs. Du siehst sie nicht mehr, aber du kannst in den Duft hinein und wieder hinausgehen. Hast du das mal bemerkt? Die Bibel sagt, das sollte bei uns auch so sein. Wir sollten den Duft des Lebens verströmen. Stell dir vor, du gehst an einen Ort, gehst vorbei und jemand auf Krücken kreuzt deinen Pfad und denkt, oho! Dann werden sie vollständig geheilt und lassen ihre Krücken fallen. Das verstehe ich nicht. Aber du sagst, das wird nicht passieren, denn Gott wird dafür keinen Ruhm bekommen. Wirklich, die Engel und Gott gucken da nicht zu? Aber du meinst eigentlich, du wirst keinen Ruhm dafür erhalten, weil du nicht die Hände auflegst und sagst, schaut mal her, schaut mal, bleibt stehen und guckt mir mal zu. Nein, du solltest einfach weitergehen. Du solltest einfach Leben ausströmen. Es gibt nichts Besseres als das. Denkt mal drüber nach. Stellt euch mal vor, ihr hättet die Kraft Gottes noch nie in eurem Leben gesehen. Ihr seid in Afrika. Wir hatten einen Abschnitt in der Kirche dort, in der so viele Leute saßen wie jetzt gerade hier. Und das war die AIDS-Abteilung dieser Kirche. Sie durften sich nicht zu den anderen setzen. Sie mussten in ihrer eigenen Abteilung bleiben. Beim Reinkommen in die Kirche trugen sie ein Schild AIDS. Sie unterschrieben auf einer Liste und mussten sich in diese spezielle Abteilung setzen, denn die Regierung sagt, dass sie von den anderen Menschen getrennt sein müssen. Stellt euch vor, dass ihr jetzt hier mit mir dort seid. Und wir zwei gehen nach vorne und sehen diese Abteilung mit den AIDS-Kranken. Leute kommen nach vorne für Heilung, um die kümmere ich mich. Und du gehst nach hinten in die Abteilung der AIDS-Kranken. Du betest für sie und du heilst sie und du setzt sie frei. Denk mal drüber nach. Und ich meine nicht erst in ein paar Jahren, sondern mit dem, was du jetzt weißt, gehst du hin, um sie zu heilen, um sie freizusetzen. Wie würdest du dich da fühlen? Total hilflos? Okay, das ist verständlich. Du denkst nur mit deinem Verstand. Denn du bist als Mensch völlig hilflos. Verstehst du? Aber du bist nicht menschlich. Du bist ein Sohn oder eine Tochter des lebendigen Gottes. Du bist also nicht normal. Du hast etwas in dir, das kein Mensch hat. Denn in dem Moment, in dem ein Mensch das bekommt, ist er eine Tochter oder ein Sohn Gottes. Du bist nicht mehr normal. Du kannst dich nicht mehr zu dieser Gruppe stellen, denn du bist jetzt anders. Denn in dir ist der Geist, der die Welt geschaffen hat. Denk drüber nach. Ich weiß, dass es schwer ist, sich so etwas vorzustellen. Also, so habe ich das erkannt. Und das meiste, was ich gelernt habe, ist mehr zufällig gewesen als mit Absicht. Ich reise viel und war in einem Ort in Georgia. Ich war sehr müde, ging in mein Hotelzimmer, denn ich war den ganzen Tag auf den Beinen. Ich wollte meine Stimme schonen, da ich schon viel gepredigt hatte. Ihr seht mich jetzt hier, aber nicht, wenn ich in mein Motelzimmer gehe. Das war 11 Uhr nachts. Aber häufig komme ich nicht vor 2 Uhr ins Bett. Und nicht, weil ich nicht schlafen kann. Gestern Nacht bin ich im Auto eingeschlafen. Also ja, ich bin dann müde. Als ich dort angekommen war, hatte ich Bilder von Leuten, die ich im vergangenen Jahr traf. Schwerkranke Menschen, für die du Heilung bekommen musst. Wenn sie nicht geheilt werden, sterben sie. Wenn ich in eine Versammlung komme, hört die Welt nicht auf, sich zu drehen. Die Leute sagen nicht, oh, Curry ist in einer Versammlung und rufen nicht an. Sie rufen trotzdem an und schicken mir E-Mails. Als ich die E-Mail-Box mit meiner Tochter zusammen öffnete, nachdem ich aus Afrika zurück war, da fanden wir 4.332 E-Mails, die ich noch nicht gelesen hatte. Wie soll man sich da durchfinden? Meine Tochter lacht und fragt, wie machst du das? Ich bleibe wach, wenn ihr nach Hause geht, dann schlafe ich nicht, ich bin wach, ich bekomme ein Bild, ich bete darüber. Es ist kein Spiel, es geht nicht darum, ich zeige euch mal, wie viele E-Mails ich bekomme. Es geht nicht darum, dass ich wichtig bin, sondern bei jeder E-Mail geht es um das Leben eines Menschen. Versteht ihr? Das ist kein Spiel. Menschen leben oder sterben abhängig davon, was du betest oder ob du betest. Es geht nicht darum, dass dein Name auf der Titelseite erscheint auf einer Laufschrift. Das passiert jeden Tag. Jeden Tag mache ich das. Du sagst, das ist mir zu langweilig. Okay, ich muss kein Adler sein. Ich kann auch ein Ochse sein. Du pflügst einfach weiter. Du tust das, was du schon immer tust. Es geht nicht darum, ob dich die Leute mögen oder nicht mögen. Es geht nur um die Frage, tust du das Richtige? Es ist eine moralische Verpflichtung. Du bist moralisch verpflichtet zu helfen, wenn du es kannst. Wenn du mich bittest, für dich zu beten, dann lehne ich das nicht ab. Das geht nicht, das kann ich nicht. Wenn ich für Leute in einer Heilungsreihe beten soll, höre ich nie auf, bevor ich zum Letzten gekommen bin. In einer Nacht betete ich für über 2000 Menschen und eines Nachts habe ich bis 2 Uhr morgens gebetet. Dann sind sie zu mir gekommen und sagten, Curry, du musst nach Hause gehen, um zu schlafen. Ich antwortete, geh du und sag es ihnen, ich kann es ihnen nicht sagen. Dann gehe ich zur nächsten Person in der Reihe und frage, was hast du? Sie sagt, Krebs im Endstadium. Also kann ich ihr nicht sagen, sie soll morgen wiederkommen, nur weil ich müde bin. Ich kann für noch einen beten. Und für noch einen. Und dann für noch einen, denn später ist immer noch Zeit, sich auszuruhen. Ich verstehe, dass du dich ausruhen musst, aber wenn du jemanden zurückschickst in dieser Nacht, dann könnte er in dieser Nacht sterben und es könnte sein, dass er nicht wiederkommt. Und daran möchte ich nicht schuld sein. Nein, ich habe keinen Messias-Komplex, aber ich weiß, dass der Messias in mir lebt. Wen ich berühre, der lebt weiter. Und wenn ich ihn nicht berühre, dann könnte er sterben. Also kann ich nicht aufhören, ich kann sie nicht wegschicken. Eines Abends kam ich von einer Reise zurück. Meine Familie wollte am nächsten Tag eine Sache im Kaufhaus umtauschen. Es war Samstagmorgen. Normalerweise gehe ich nie ohne eine Bibel oder irgendein Buch los, damit ich etwas zu lesen habe. And I don't go anywhere without a Bible or a book or something to read. And so we're standing in line and wir stehen in der Warteschlange. An diesem Tag hatte ich ein Buch vergessen und ich war schlecht gelaunt. Ich stehe rum, warte, dass sie Sachen umtauschen und vergeude meine Zeit. Ich hasse es, Zeit zu vergeuden. And I hate to waste time. And so I'm standing there and I'm not happy, I'm grumbling. Ich bin unglücklich und ich murre vor mich hin. Überlege, ob ich nach Hause fahren und mir eine Bibel oder ein Buch holen soll. Meine Frau sagt, nein, bleib hier stehen. Ich schaue mich um und denke, hier müsste es doch einen Buchladen geben. Dann gehe ich los und kaufe mir ein Buch, damit ich hier stehen bleiben kann und lesen. Ich bin mürrisch und beklage mich. Ich bin unglücklich. Ich bete nicht in Zungen und singe keine Hallelujas. Versteht ihr? Es gibt einen Grund, warum ich euch das erzähle. Zu dem Zeitpunkt kommen zwei Frauen und ein kleines Mädchen in den Raum. Ich habe sie nur aus den Augenwinkeln gesehen. Also ich stehe da, bin mürrisch und beklage mich. Also die gleiche Sache, weswegen sich die Erde unter den Israeliten geöffnet hat und sie in dieses Loch fielen. Ich mache also das Gleiche. Während ich mich noch beschwere, fühle ich hier an meiner Seite, also nicht hier, sondern hier, mit der Größe meiner Hand, wie ein Deckel, der geöffnet wird und das Wasser einfach rausschießt. Und zwar so, dass ich es fühlen konnte. Normalerweise kann ich mit solchem Zeug nichts anfangen. Mir geht es nicht darum, dass ich die ganze Zeit irgendwas fühle. Normalerweise sage ich, sei geheilt, das wird geschehen, es ist eine Tatsache, das war's. Normalerweise arbeite ich mit der Autorität und in der Hoheit Christi. Nicht über Gefühle oder Ähnliches. Wenn ich was fühle, super, aber eigentlich brauche ich das nicht. Also ich merke, wie da etwas aus mir herausfließt, während ich mich beschwere und vor mich hingrummle. Und das geht weiter. Ich gucke runter und rüber und da stand dieses Mädchen, hatte ihren Kopf auf die Schulter der Mutter gelegt, man sah ihr an, sie fühlte sich nicht wohl. Ich wusste, das geht jetzt genau zu dem Mädchen, es war für sie. Ich würde euch gerne sagen, weil ich die Salbung fließen fühlte, ging ich zu ihr rüber und sagte, Gott hat mich zu euch gesandt. Aber das tat ich nicht. Warum? Weil ich mich beklagt und vor mich hingegrummelt habe und ich unglücklich war. Ich wollte das nicht tun, genauso wenig wie ihr das hättet tun wollen. Ich war müde, ich wollte mit niemandem reden, ich wollte nicht im Kaufhaus rumgehen und Kranke heilen. Ich war müde und wollte ausruhen. Ich stehe da und fühle das. Also bin ich wenigstens klug genug, damit einverstanden zu sein. Ja, in Jesu Namen sei geheilt. Ich bin nicht rübergegangen, um mit ihnen zu sprechen, sondern war einfach nur damit einverstanden. Das war's. Ich stehe da, es dauerte keine 2 Minuten. Da stellt sich das kleine Mädchen hin und sagt zu ihrer Mutter, Mama, es geht mir besser. Also wenn du willst, können wir da noch hingehen? Mir geht's wieder gut. Ich hörte das. Und man könnte jetzt rübergehen und sagen, lasst mich euch sagen, was gerade passiert ist. Aber dafür ist es zu spät, versteht ihr? Zu spät. Sehr einfach, ein Prophet zu sein am 12. September. Man hätte einer am 10. September sein sollen. So it's going out. So now this is unusual to me. So I'm thinking, okay, this is weird. Das fand ich seltsam, nicht wie üblich. Ich sagte also nichts und ging nach Hause. Fing an zu arbeiten am Laptop. Ich hatte einen kleinen Fernseher und zu der Zeit noch Videokassetten, keine DVDs. Jemand hatte mir eine Kassette geschickt mit einem Heilungsgottesdienst aus Afrika, auf dem Band. Und das Band war schon ein Jahr alt. Das passierte alles vor einem Jahr. Ich schiebe die Kassette rein, drehe den Ton etwas leiser und schreibe dabei. Ihr kennt das vielleicht, man arbeitet und schaut so nebenbei dem Fernseher zu. Es war ein normaler, durchschnittlicher Heilungsgottesdienst. Aber plötzlich merke ich hier, nicht eine Hand, sondern wie zwei Hände. Gegen den Fernseher gerichtet. Während ich schreibe, fühle ich das. Ich gebe eigentlich nicht so viel auf Gefühle. Also, wenn ich dann etwas fühle, dann ist es etwas Besonderes. Weil ich das fühle, schaue ich hoch. In diesem Augenblick wird ein Junge gezeigt, der hat eine große Krebsgeschwulst. Eklig, es war schrecklich anzuschauen. Ich schaue gerade hoch, sie beten gerade für ihn und die Geschwulst platzt auf, als wollte sie explodieren. Es war eklig, Blut und, boah, eklig. Es explodierte einfach. Als sie den Jungen sauber gemacht haben, war er völlig geheilt, vollkommen geheilt. Also ich sitze da, fühle das, schaue da drauf, es ist ein Jahr alt. Ich frage Gott, was passiert hier? Warum fühle ich das? Habt ihr auch bemerkt, dass er niemals eine Frage beantwortet, es sei denn mit einer anderen Frage? Jedes Mal, wenn man Jesus eine Frage stellte, antwortete er mit einer anderen Frage. Ich frage also, was bedeutet das? Das Erste, was er zu mir sagt, erinnerst du dich daran, wie du in lebensbedrohlichen Situationen warst? Ja, davon gab es einige. Er fragt, was passiert, wenn du darüber sprichst? Ich sage, je detaillierter ich werde, umso mehr erlebe ich das Ganze wieder. Wenn ich das richtig mache, beschleunigt sich mein Herzschlag, mein Blutdruck geht hoch, mein Atem wird flacher, weil es die Flucht- oder Kampfreaktion ist. Du bereitest dich auf das vor, was passieren wird. Und wenn du das erzählst, erlebst du das neu. Dein Körper reagiert entsprechend. Das erklärt ja auch einiges über die Salbung. Die Salbung ist manchmal nicht geistlich, sondern physiologisch, aber darüber sprechen wir mal später. Ich antworte Gott, je mehr ich mich daran erinnere und je mehr ich darüber rede, umso mehr erlebe ich das Neue und umso realer wird es. Und er sagt zu mir, der Heilige Geist in dir erinnert sich in dem Moment daran, wie er den Jungen geheilt hat. Versteht ihr? Ich hatte damit nichts zu tun. Ich habe für diesen Jungen nicht gebetet. Das passierte vor einem Jahr. Der Junge war danach geheilt. Ich hatte nichts damit zu tun. Aber der Heilige Geist in mir erinnerte sich daran, wie er den Jungen geheilt hat. Ich sage euch, ich war verwirrt. Ich dachte, Gott, das ist wirklich eigenartig. Ich brauche eine Schriftstelle dafür. Ich sagte schon, ich brauche Bibelstellen. Gott, du musst mir eine Schriftstelle geben, denn das ist einfach zu verrückt. Und erstaunlicherweise gab er mir eine Schriftstelle, über die ich schon gepredigt hatte. Würdet ihr das nicht lieben, wenn er das bei euch machen würde? Er gab mir eine Schriftstelle, über die ich fast 100 Male gepredigt habe. Sie steht im 8. Kapitel des Römerbriefes. Da heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, normalerweise geht es mir um den nächsten Teil, der eure Leiber lebendig machen wird. Und das betone ich dann immer wieder. Er wird die sterblichen Leiber lebendig machen. Er wird euch heilen. Der Geist Gottes wird euch heilen. Aber das hat er nicht gemacht. Es war, wie wenn das in eine Schleife gepackt hätte und es immer wieder vorspielte, immer das Gleiche. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, stopp, zurück. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, stopp, zurück. Wenn aber der Geist dessen, wirklich, er sagte das immer wieder. Und ich merkte, wenn der Heilige Geist das tut, dann versucht er mir, etwas zu sagen. Er wiederholt es und dann trifft es mich. Wenn dieser gleiche Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in dir wohnt. Und dann verstand ich. Der Geist, der in mir ist, ist der gleiche Geist, der Jesus auferweckt hat. Das ist ziemlich klug, oder? Das Erstaunliche war, dass er nicht nur darüber redet, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat. Gab es je einen Menschen, der einen anderen geheilt hat? Nein. Wer hat es getan? Natürlich immer der Geist Gottes. Jesus sagt, sogar die Werke, die ich tue, tue nicht ich, sondern der Geist meines Vaters. Sogar Jesus hat die Ehre nicht für sich genommen, sondern er hat dem Geist die Ehre gegeben. Also, bei jeder Heilung, die je stattgefunden hat, gab es nur eine Person, die sie getan hat, der Geist Gottes. Dann habe ich es verstanden. Der Geist, der in mir ist, hat Jesus von den Toten auferweckt. Der Geist, der in mir ist, hat diesen Jungen geheilt. Tatsächlich, jedes Mal, wenn einer von den Toten auferweckt wurde, dann hat es der Geist getan, der in mir ist. Also ich war vielleicht nicht da, aber der Geist, der in mir ist, war da. Es gab niemals eine Heilung, irgendwann. Es gab niemals eine Totenauferweckung oder irgendein anderes Wunder, das der Geist, der in euch ist, nicht getan hätte. Versteht ihr das? Plötzlich habe ich verstanden, damit erledigt sich die Frage, ob du bereit bist. Also ich bin nicht bereit, denn ich war nie in so einer Situation wie dieser. Das ist okay, denn der Geist, der in dir ist, war in jeder Situation so wie dieser. Wenn es je getan wurde, er, der Geist, der in dir ist, hat es getan. Und dann habe ich verstanden, die ganze Sache ist einfach. Warum? Weil derjenige, der das vollständige Wissen über alles hat, derjenige, der jede Situation kennt und der jeden Kranken geheilt hat, der einfach alles weiß, der lebt in mir. Und als ich das erkannte, verstand ich, es geht nicht darum, wer die Hände auf den Jungen gelegt hat. Es geht um den Geist Gottes, der diesen Jungen heilte. Während ich am Laptop schrieb, schaute er dem Video zu. Und er erinnerte sich an damals, als er den Jungen heilte. Ist das nicht unglaublich? Das ist der Geist, den ihr in euch tragt, versteht ihr? Ihr habt nicht einen kleinen Heiligen Geist. Ihr habt nicht ein Stückchen vom Heiligen Geist. Ihr habt ihn selbst. Ihr habt denjenigen, der jedes Wunder getan hat, jede Heilung. Alles das ist in euch. In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und Jesus wohnt in dir. Also wer ist dann in euch? Die Fülle Gottes leibhaftig. Und ihr seid vollständig in ihm. Hört ihr das? Ihr seid vollständig gemacht in ihm. Das heißt nicht, dass ihr vollständig in Jesus seid, nicht in der Bedeutung, ich bin total in Jesus. Es bedeutet, in Christus seid ihr vollständig. Wisst ihr, was das heißt? Es bedeutet, es fehlt euch gar nichts mehr. Das heißt, ihr braucht keine Salbung mehr, ihr braucht keine Impartation mehr. Es muss euch nichts mehr zugefügt werden. Warum? Ihr seid vollständig gemacht. Meine jüngste Enkelin ist vor 6 Wochen geboren. Das Erste, was du tust, wenn ein Baby geboren wird, ist, du zählst alles. Wenn sie dann sauber gemacht sind, sind sie niedlich. Und dann zählst du erstmal die Finger, die Zehen, wie sie aussehen, ist alles da, funktioniert alles, okay, gut. Wenn du das getan hast, sagst du, ach, es ist alles da, gut, alles da. Good, they're complete. Isn't that right? Are they grown? Sind sie schon erwachsen? Sind sie vollständig ausgewachsen? Sind sie fertig? Nein, sie sind vollständig. Sie wurden komplett vollständig geboren. Du bist geboren und warst vollständig. Du bist auch wiedergeboren. Damit warst du vollständig. Du brauchst nichts mehr. Wird sie noch lernen, wenn sie aufwächst? Ja, aber sie ist jetzt schon vollständig. Sie ist kein halber Mensch. Sie ist ein Mensch. Warum? Weil sie ganz ist. Sie ist vollständig. Ihr seid, als ihr wiedergeboren wurdet, vollständig geboren. Wenn du heranwächst, dann lernst du das zu nutzen, was du hast. Sie wird älter und lernt, Beine und Füße zu gebrauchen, um zu laufen. Sie wird lernen, die Hände zu koordinieren. Sie in den Mund zu stecken, kann sie jetzt schon. Aber sie wird lernen, einen Löffel zu benutzen. Denn wir müssen lernen, das zu benutzen, was wir schon haben. Selbst wenn wir damit geboren werden, müssen wir lernen, es zu gebrauchen. Und euer Problem ist, dass ihr mit etwas geboren seid und nicht wisst, wie ihr es anwenden sollt. Meine Aufgabe ist, euch zu zeigen, wie ihr es benutzen sollt. Ich bin nicht hier, um euch etwas zu geben, weil ihr alles schon habt. Ihr seid damit geboren. Ihr könnt im Neuen Testament nicht eine Stelle finden, wo von Salbung gesprochen wird. Spezieller Salbung, von Doppelsalbung. Darüber könnt ihr nichts finden. Das steht nicht im Neuen Testament. Am ehesten findet ihr im 1. Johannesbrief, in Kapitel 2, Vers 27, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Sie lebt in dir und wohnt in dir. Da gibt es kein Kommen und Gehen, keine Salbung, die noch kommen muss. Das Schöne an der Sache ist, ihr seid bereits gesalbt. Also hört jetzt genau zu, damit ihr es nicht durcheinander bringt. Ihr seid gesalbt, wiedergeboren worden. Und ihr fragt dann, was war die Taufe mit dem Heiligen Geist? Da kam der Geist auf euch. Das ist nicht die Salbung. Es gibt einen Unterschied. Die Salbung ist nicht der Geist, der über euch gekommen ist. Ihr seht nicht aus, als ob ihr mir das glauben würdet, aber jetzt ist Zeit für die Pause und wenn ich zurückkomme, werde ich es euch erklären.